Hallo, ich bin Scarlett, ich bin Jessie. Die Liebe und die Wahrheit verurteile ich. Aber ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Miauzgenau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Special-Episode, denn heute haben wir ein weiteres Mal eine Person zu Gast aus dem Themenbereich Synchron und Synchronarbeit. Eine Person, die ihr alle kennt und liebt. Eine Person, die seit Anbeginn des Animes, seit Episode 2 bis heute eine dauerhafte Konstante ist und dauerhaft ihre Rolle erfüllt und ausfüllt und performt. Deswegen ohne weitere große Umschweife begrüße ich direkt durch den Äther des Internets die wunderbare Scarlett Lubowski-Cavadenti, unsere deutsche Jessie. Hallo und danke für die Gelegenheit. Ja, ich habe zu danken, beziehungsweise wir als Pokémon-Fans haben insgesamt zu danken, dass du dir hier quasi die Zeit nimmst. Du bist ja quasi eine Konstante innerhalb des Animes und begleitest uns schon so unfassbar lange. Das wären schon fast, wenn ich es überschlage, 22 Jahre, oder? Ich glaube ein bisschen mehr. Also mein Sohn wird heute 21 und ich habe angefangen, bevor ich überhaupt ihn erwartet habe. Deshalb. Also 23, ja? Ja. Das sind, glaube ich, schon 23 Jahre oder sowas ähnliches. Wow. Naja, also ich richte mich da immer so an den Geburten meiner Kinder. Das ist schon sehr, sehr praktisch, oder? Wenn man quasi damit dann auch noch verknüpft, so andere Dinge dann messen kann in Zeiten. Zeitmaß. Ja. Yeah. Aber auch generell im Synchronbereich ganz allgemein bist du eine Person, die seit vielen, vielen Jahren, vielen Jahrzehnten dabei ist und eine große Legacy, eine große Bandbreite an verschiedenen Dingen und Expertisen abdeckt in diesem Bereich. Und ich habe mir hier eine Zahl notiert, von einem Startpunkt ausgehend, wo ich jetzt auch ein bisschen unsicher bin, ob diese Zahl stimmt. Ich habe mir hier notiert, du bist seit 46 Jahren dabei. Und jetzt die Frage an dich, korrigier mich gerne, stimmt das? Bist du vielleicht sogar noch länger dabei? Nee, ich glaube, das ist sogar ein bisschen länger. Sehr schön. Ich habe mit 7 oder sowas angefangen. Sobald ich lesen konnte, habe ich auch bei meinem Vater schon angefangen. Mein Vater hat ja Hörspiele gemacht. Und dort habe ich schon angefangen. Und ja, ich denke, da war ich 7. Ich bin mit 7 eingeschult worden, weil ich im März geboren bin. Und ja, da habe ich angefangen. Also ich habe wirklich angefangen bei meinem Vater und dann ging es eben peu à peu weiter. Aber doch, es ist schon, es ist jetzt dann doch schon fast 50 Jahre. Ja, Wahnsinn, wow. Also 49 Jahre. Oh je. Oh Gott, also ich habe es hier mit einer Person zu tun, die sehr, sehr viel Expertise in dem Bereich hat, sehr, sehr, sehr, sehr lange halt auch diesen Synchronbereich verfolgt, aus vielerlei Perspektive, als Kind angefangen bis heute. Und ich würde tatsächlich für die erste Frage noch ganz naiv reingehen und ganz, ganz direkt erstmal fragen, so ein irrer Pokémon-Fan, der dich um ein Interview fragt, wie war da deine erste Reaktion? Als ich das erste Mal gefragt habe, huch, Nanu, Scarlett, hast du nicht Bock, eine Runde im virtuellen Mauzi-Ballon zu drehen? Wie erging es dir da? Was waren da deine ersten Gedanken? Nein, ich bin glücklich, denn ich meine, wir machen ja, also klar, also die Arbeit gefällt mir, das ist, klar, das ist, ich liebe es. Und wenn es dann auch dem Publikum gefällt, das ist ja, wir machen das ja auch für euch. Also das ist ja nicht, dass wir dann irgendwie zu Hause sind und das nicht veröffentlichen wollen, sondern es ist ja, was wir machen, dass das gut ankommt. Und es freut mich. Ich finde es toll. Also wenn die Anfragen so lieb sind, wie die mir gemacht ist, alles wunderbar. Es gibt dann natürlich auch andere, aber so ist das ganz wunderbar und toll. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, lass uns gemeinsam in den virtuellen Mauzi-Ballon einsteigen und einfach mal direkt losfliegen. Okay. Aber nicht nach vorne, sondern in die Vergangenheit zurück. Und zwar zu den Anfängen deiner beruflichen Laufbahn. Wie hat das angefangen? Du als Kind quasi hineinkommend in diesen ganzen Audio- und Synchronbereich. Ja, also ich habe angefangen mit Hörspielen. Deutschland hat eine riesengroße Hörspielkultur und mein Vater hat verschiedene Hörspiele geschrieben und gemacht. Und da habe ich gesprochen. Also ich und mein Bruder, wir haben beide mit diesen Hörspielen angefangen. Und dann ging das weiter. Dadurch, dass es waren natürlich verschiedene Schauspieler, die dann auch mitgesprochen haben, die haben mich gehört und ja, dann ging das so peu und peu weiter. Dann wurde zum Beispiel eben die Biene Maja, wurde jemand gesucht, der die Biene Maja spricht. Und dann wurde ich weiterempfohlen. Das ist alles so eine Sache gewesen, die, ja, immer wieder weiterempfohlen. Dadurch, dass man dann, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, bekannter wurde, dadurch, dass man gut mit eben mit älteren Schauspielern zusammengearbeitet hat, ging das dann immer weiter. Und ja, das war damals noch eher so auf, ja, Empfehlungsart. Es gab keine Agenturen für Synchron oder sowas, was ganz einfach über Empfehlungen, dass man eben zusammengearbeitet hat. Dann haben die gesagt, du, die ist gut, probier doch mal. Ja, so war das. So habe ich angefangen. Und dann verschiedene Rollen und so wurde das immer mehr. Ja, generell die bekannteste Rolle zu dieser Zeit war ja effektiv gesehen die Biene Maja von dir, von deiner Seite aus. Ja. Nun ist das quasi auch das offensichtlichste und somit auch wahrscheinlich der klassischste Interview-Einstieg mit dir. Das heißt, wenn du dir jetzt denkst, ach, die Fragen zur Biene Maja, ich kann sie nicht mehr hören, ich werde sie hier dann doch nochmal stellen, ganz kurz. Das heißt, das Augenrollen geht auf meine Kappe. Nein, es ist ja klar. Ich meine, das ist, sagen wir mal so, sehr, sehr viele Menschen, die ich auch so kennenlerne, sind eigentlich mit mir aufgewachsen, mit der Biene Maja. Denn Biene Maja war ein Riesenerfolg. Das war eines der ersten, oder die erste Serie, die wirklich so gut lief, ankam. Damals waren es noch bescheidene 2x52 Folgen, also 104 Folgen im Ganzen. Für damalige Zeiten war das wahnsinnig viel. Heute ist das natürlich überhaupt nichts. Es lief gut und das ist natürlich auch gut. Ich meine, ich bin ja glücklich drüber. Es hat mir auch damals schon Spaß gemacht. Für mich wäre das wie spielen. Also ja, wie verstelle ich mich? Ich bin jetzt dann halt das oder ich bin jetzt jenes. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und das ist natürlich schön, wenn das immer noch heute noch gut ankommt. Und das wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, nee, möchte ich nichts damit zu tun haben. Nee, gar nicht. Absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Wie kann man sich das vorstellen, wirkte das Synchrongeschäft damals auf ein Kind? Das ist ja nochmal eine andere Perspektive als für einen Erwachsenen. Du hast ja eben schon vom Spielen gesprochen. Wie war das für dich? Waren das Sondersituationen? Hat sich das ganz besonders angefühlt? War das dann irgendwie auch Alltag und Routine? Wenn du dich jetzt in dein junges Ich hineinversetzt und hineindenkst, wie war das damals? Also das ist für mich, sagen wir mal, in Anführungsstrichen normal gewesen. Wie andere, ich weiß, jeder hat natürlich einen Elternteil, der gewisse Berufe hat. Und wenn man dann ein Kind ist, dann kennt man die Erzählungen von den Eltern, die eben, ich weiß nicht, Feuerwehrmann, dann hört man eben die Erzählungen, was macht der oder Polizist. Also jeder wächst natürlich in den Rollen auch seiner Eltern auf. Das ist ja was ganz Normales. Und mein Vater war eben Regisseur, meine Mutter Schauspielerin und für uns war das normal. Also für mich war das normal, dass mein Vater in ein Studio geht und dort Hörspiele aufnimmt. Und es war deshalb für mich nichts Besonderes, dadurch, dass ich eben so aufgewachsen bin. Und das war ich selbst, die auch das machen wollte, weil es mir gefallen hat, so tun, als wäre ich jemand anders. Auch nur mit der Sprache und mit der Stimme. Aber trotzdem fand ich das immer sehr schön und ich habe auch die Hörspiele meines Vaters geliebt und habe da, also mir hat es Spaß gemacht, immer schon. Also das ist halt, aber es ist wirklich, ich denke, das ist ein Unterschied, ob man da jetzt reinkam, weil man von den Eltern dazu oder man gesagt hat, du Mami, Papi, ich möchte das mal machen und die aber aus einer völlig anderen Branche kommen oder ob man eben damit aufgewachsen ist. Also ich denke, das sind andere Angehensweisen, denke ich jetzt mal. Also ich kann das halt nicht sagen, weil ich so aufgewachsen bin. Kann man sich das dann vorstellen, dass dieser ganze Bereich dann auch gewissermaßen moderiert wurde, hineinmoderiert wurde vom Elternhaus? Klar, ich habe bei meinem Vater angefangen, aber dann ging das ja weiter. Also es war dann nicht meine Eltern, die dann irgendwie mich zu anderen Sachen gebracht haben, sondern es ging dann eben weiter über andere Schauspieler oder Regisseure, die dann vielleicht auch bei meinem Vater gesprochen haben, dass die dann gesagt haben, okay, haben mich weiterempfohlen. Dadurch habe ich verschiedene Rollen bekommen. Und die dann halt immer weitergingen. Also ist klar, wenn du dann wirst du bekannt, wirst bekannt bei den Aufnahmeleitern und dann geht das immer so weiter. Wo wir hier gerade über viele verschiedene Familienthemen sprechen, liegt ja eine Person quasi schon recht nah, schon, ich würde fast sagen, auf dem virtuellen Silbertablett hier in dem Gespräch. Der Bruder, definitiv. Ja. Wie stehst du da quasi zum Output deines Bruders und wie hat sich das Ganze effektiv über die Jahre hinweg entwickelt mit euch beiden als Geschwister? Ich liebe meinen Bruder, was soll ich dazu sagen? Ja, touché. Naja, er hat genauso angefangen eben wie ich. Also er hat auch als Kind angefangen. Da hat er meine Mutter manchmal noch souffliert, weil er noch nicht lesen konnte. Mhm. Und das war halt alles in der Zeit, als mein Vater diese Hörspiele machte. Und er ist natürlich ein bisschen jünger als ich. Er ist 4,5 Jahre jünger. Und er hat dann so eben angefangen. Aber das ist alles eben nicht, dass wir dann irgendwie gezwungen wurden. Es gibt ja leider auch solche Kinder. Und nein, das ist irgendwie so was Natürliches gewesen für uns. Also es war nicht irgendwie, ja, es ist was Natürliches und er hat eine Richtung eingeschlagen. Ich habe dann irgendwann halt gesagt, okay, ich gehe studieren, ich studiere im Ausland und ja, darum hat mein Leben dann vielleicht eine andere Richtung eingeschlagen. Mhm. Aber ich finde es toll, was er macht. Also ich liebe seine Sachen. Ich liebe zum Beispiel Lucifer, das gucke ich mir hier nicht in Italienisch an, sondern in Deutsch. Weil ich das Deutsche besser finde als das Italienische. Naja, ich bin da vielleicht auch verwandtschaftlich vorbelastet. Bei deinem Bruder blieb er dann quasi im konventionellen Schauspielbereich, nenne ich das mal ganz plakativ, also dem klassischen Filmschauspiel oder Fernsehschauspiel, ja, und so weiter. Bei dir ging es dann effektiv aber noch im Audiobereich weiter. Ja. Also im Synchronbereich oder im Hörspielbereich und so weiter. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Naja, sag mal, ich habe nach der Schule, ich habe mein Abi gemacht und habe entschieden, ich gehe studieren. Ich gehe nach Italien und studiere dort und dadurch hat natürlich das alles so eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Also ich habe mich dann für ein Sprachstudium entschieden und ich wollte irgendwann auch mal Mutter werden. Und wenn man dann Mutter wird, wird es sehr, sehr schwierig zu drehen und solche Sachen. Also das das habe ich dann eher für mich ausgeschlossen, weil das ist dann schon ein Aspekt, den man sehr, sehr gut organisieren muss und sehr gut, ja, ist nicht leicht. Und ich habe mich halt, sagen wir mal, dagegen entschieden und habe gesagt, okay, ich arbeite dann eher von zu Hause oder mache meine ganzen Sachen, meine Synchronsachen noch. Das kann ich alles super organisieren und auch mit den Kids, das wäre überhaupt kein Problem. Aber wenn man dreht, ist das natürlich schon was anderes. Und, ja. Wo du es gerade ansprichst, diese Episode hier, diese Podcast-Episode, ist insofern auch special, dass ich gerade mit Italien verbunden bin. Und von daher würde ich auch nochmal die Frage stellen, wie kam es denn zu der Entscheidung, nach Italien zu gehen? Ja, genau. Ich bin in Perugia. ich habe das in meiner Schulzeit noch mich dazu entschieden. Mhm. Ich wusste schon, als ich mein Abi schrieb, okay, es war schon alles gebucht, dass ich ins Ausland gehe und habe dann erstmal ein Jahr an der Sprachschule gemacht. Also ich sprach schon Italienisch und habe dann die Aufnahmeprüfung an die italienische Uni gemacht und bin dann eben dort aufgenommen worden, habe weitergemacht und ja, so war das dann. Und der generelle Hang, das höre ich raus, immer wieder das Thema Sprachen, Kommunikation, das Audiomedium, das sind alles wiederkehrende Themen, die dich von Kindesbeinen an, auch die Prägung aus dem Familienhaus, dann auch ins Studium und so weiter noch mit begleitet haben. Ne? Der Hang zur Sprache ist halt schon da. Ja, ich habe ja Sprache, ich liebe Sprachen, also ich sprich vier Sprachen und ich liebe Sprache. Also dieses Medium Sprache finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Sprache bringt dich sehr viel weiter mit der Sprache, wie man sich ausdrückt. Und es ist auch sehr interessant, wenn man in einem anderen Land lebt. Ein Land kann man nur verstehen, wenn man die Sprache kennt. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und es gibt verschiedene Sprachebenen. Also ich liebe dieses Thema Sprache. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Vielleicht dadurch, dass ich sehr viel auch mit der Sprache eben durch das Synchron zu tun habe. Denn was eigentlich auch eine gute Sprachschule ist, denn dadurch, dass wir immer dieses Englische eben gehört haben, meistens sind es ja englische Filme, die man synchronisiert oder Großteils sind englische Filme, hat man auch ein Gefühl für Sprache bekommen und ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also generell ist ja Sprache auch unfassbar wichtig, weil es unfassbar essentiell ist, um Menschen miteinander zu verbinden. Ja, ja. Sehr, sehr wichtig. Und um mal beim verbindenden Aspekt im Synchron zu bleiben, du hast es ja vorhin schon erwähnt, im Punkto in andere Rollen schlüpfen, auch so aus Kinderperspektive und so weiter. Im Synchron geht es ja auch darum, sich mit dem Charakter zu verbinden, quasi mit dem Charakter eins zu werden, in die Rolle eines Charakters zu schlüpfen, ja, effektiv gesehen. Ja. Und was würdest du sagen, ist das Besondere daran, gerade besonders im Synchronbereich, in einen Charakter einzutauchen, sich mit einem Charakter zu verbinden. Was ist so für dich persönlich das Magische am Synchronschauspiel? Ich finde es halt toll. Also mich hat das immer schon fasziniert und hat natürlich, okay, als Kind machst du das irgendwie automatisch. Kinder haben ja, also ich denke, es gibt Kinder, die können das, die sind da dazu, die haben irgendwie dieses Feeling, die können das, und es gibt andere, die können sich da nicht so reinversetzen. Das kommt halt auf eine Begabung an. Ich denke, Kinder sind so natürlich in ihren Sachen, dass sie es können oder nicht. Also es ist ganz einfach, es muss klappen. Und in den Jahren habe ich dann halt gelernt, natürlich wachsend, merkt man das dann, dass man anhand der Sprache natürlich auch eine Person identifizieren kann. Das heißt, es gibt zum Beispiel, manchmal fehlen mir die Worte. Alles gut. Etwas schüchternere Menschen, die sprechen ein bisschen leiser und ein bisschen, weil die sich nicht so exponieren wollen. Und andere, die halt mehr im Leben stehen, die haben eine ganz andere Stimmlage, ganz andere. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und das finde ich auch schön, dann eben in einer Rolle ausdrücken zu können. Also das sage ich natürlich jetzt als Erwachsener, weil als Kind wäre mir das nie so aufgefallen. Das habe ich halt intuitiv gemacht. Aber das finde ich das Schöne, dieses Studieren einer Charaktere, eines Films, auch anhand der Körperhaltung, anhand der Sache und natürlich auch anhand der Geschichte, die irgendwie erzählt wird. Das finde ich sehr schön, auch interessant natürlich. Ja, generell ist der Bereich des Schauspiels ganz grundsätzlich ein interessanter Bereich, ein unfassbar spannender Bereich. Aber da tut sich mir gerade die Folgefrage auf. Hast du für dich eine Unterschiedlichkeit im Stil in deiner Synchronarbeit festgestellt, ob du jetzt einen Charakter, der wirklich als Mensch visuell zu sehen ist, synchronisierst oder quasi eine gezeichnete, animierte Figur? Naja, das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen, denn meistens ist Zeichentrickfilm, jetzt abgesehen von der Biene Maya, da war ich Kind, aber Zeichentrickfilm jetzt ist ja meistens auch sehr überzogen. Also wenn ich zum Beispiel die Jessie spreche, die geht von himmelhoch jauchzend bis in tiefste Depressionen und schreien. Das ist natürlich was ganz anderes als ein realer Charakter. Also es ist irgendwie schon sehr verschieden. Ich liebe beides. Mhm. Ich liebe beides und mache es. Ich war gestern wieder bei den Aufnahmen für Pokémon. Ich liebe es. Es ist halt, aber es sind halt zwei verschiedene Sachen. Natürlich auch mit den Labialen, weil Zeichentrick ist anders. Zeichentrick macht ja auch viel Laute. Zeichentrick lebt ja von ganz anderen Sachen als eine reelle Figur. Ja, wahrscheinlich kann man sich dann sogar auch besser orientieren an den existierenden Emotionen des Schauspielers, wenn es eine reale Figur ist, anstatt irgendwie diese Hyperbolisierungen von Cartoons und Zeichentrick und so weiter und Anime. Ja, klar. Ja, ja. Weil man es ja auch an seinem Körper sieht, an seiner Körperhaltung und allem. Und wenn du Zeichentrickfilm hast, dann ist es ja eher, du musst die Figur kennen und weißt dann, was für eine Geschichte dahinter steht und nicht, und stellst dich dementsprechend ein. Wenn du einen Schauspieler synchronisierst, dann siehst du ihn und weißt, wie er in diesem Moment denkt, was er macht und so weiter und so fort. Was natürlich sehr... Einerseits ist es einfacher, weil du erkennst schon am Körper, wie er reagiert und was er macht. Also das ist schon sehr wichtig. Du lieferst mir hier gerade quasi eine Überleitung nach der nächsten. Also das ist ja absolut fantastisch. generell, bevor wir quasi uns mit diesem Charakter, diesem sehr markanten Charakter Jessie befassen und auch in die Pokémon-Materie reingehen, gibt es Charaktere und Synchronproduktionen vor Jessie und vor Pokémon, an die du besonders gerne zurückdenkst, die Arbeit besonders erfüllend war, die Charaktere besonders Spaß gemacht haben? Gibt es da irgendwas, was du besonders nennen möchtest? Ja, ganz besonders geliebt habe ich die Aufnahmen von Xena, weil ich mit der Susanne von Medway gearbeitet habe und wir sind befreundet. Und das war natürlich schön. Damals standen wir noch gemeinsam am Mikro, was natürlich, das war schön für uns. Also das war ganz, ganz wunderbar. Wir standen da gemeinsam und haben Spaß gemeinsam gehabt. es hat mir auch die Rolle sehr, sehr gut gefallen. Also das war schön. Es hat echt Spaß gemacht. Also fand ich toll. Hat mir Spaß gemacht. War eine schöne Serie. Gerne immer wieder. Und auch gerne immer wieder würde ich hier als Überleitung nehmen, um dann zu Jessie zu kommen und zu Pokémon zu kommen und zum Jahr 1999 zu kommen, wo dann die zweite Episode des Pokémon-Animes lief und der erste Auftritt von Jessie als Charakter. Und damit diesen Sprung und diese Frage zu wagen, Wie war das damals für dich? Das Casting generell, dieser erste Einstieg in den Pokémon-Anime, hast du dich proaktiv beworben? Sind die zuständigen Leute dann halt auf dich zugekommen? Genau. Wie war das Ganze? Nö. Da wird man angefragt. Also ich wurde angefragt und die Firma kannte ich schon seit sehr vielen, vielen Jahren. Und man wird dann eben angefragt und macht ein ganz normales Casting, weil das wird dann nicht von der Firma entschieden, sondern wurde dann eben von den Redakteuren entschieden. Und ja, ich habe das Casting gemacht, habe das Casting dann bekommen. Und ja, dann ging es los. Und es lief aber immer weiter und weiter. Und wir sind glücklich darüber. Also wir finden es toll, dass, sagen wir mal, verschiedene Generationen mit dem Pokémon aufgewachsen sind und mit Team Rocket. Und da war eben auch ganz zu Beginn, haben wir zusammengearbeitet. Also wir als Team Rocket standen dann immer gemeinsam vor dem Mikro. Und dann im Laufe der Zeit, das ist natürlich auch eine Entwicklung, weil ganz am Anfang vor vielen, vielen Jahren war es natürlich ganz andere Technik als jetzt. Jetzt haben wir Computer und dadurch wird das alles beschleunigt, sagen wir mal, die Arbeiten. Und deshalb macht jeder das alleine im Studio, was natürlich einerseits auch schade ist, denn dieser Kontakt mit seinen Gegenparts, die fehlen dann und ist natürlich alles eine Sache der Technik. Also das ist natürlich, du musst dir dann vorstellen, wie sie das gesagt haben, was sie gesagt haben und machst es dann natürlich, klar, kein Problem. Aber es war schöner früher, als wir gemeinsam dann vor dem Mikro standen, eben mit Matthias von Glee und mit Gerhard Aktun. Gerade wo du diese beiden Namen erwähnst, quasi deine Counterparts aus Team Rocket, gehe ich recht in der Annahme, dass sich dann auch über die Jahre hinweg da eine Freundschaft entwickelt hat und ihr noch bis heute im guten Kontakt stehen könntet, trotz der Distanz? Ja. Ich meine, wir kennen uns ja schon seit ewigen Zeiten, also auch schon vorher. Also okay. Dadurch, dass ich ja wirklich, sagen wir mal, in dieser Branche aufgewachsen bin, man sieht sich ja immer wieder und man kennt sich. Und dadurch, dass wir dann immer die gleichen Sachen gemacht haben, ist auch wie eine Freundschaft, klar. Generell, wo du jetzt davon gesprochen hast, dass im frühen Pokémon-Anime halt auch viel zusammen synchronisiert wurde innerhalb von Team Rocket. Yeah. Fand das denn auch öfters in größerer Runde statt, also quasi mit den Darstellerinnen und Darstellern von den restlichen Protagonisten und wiederkehrenden Charakteren? Wie war das generell? Wir haben immer nur unsere Takes dann eben als, wir haben Team Rocket immer als Team zusammen gemacht. Also wenn man ins Studio geht, dann macht man immer seine Szenen praktisch. Also es geht nicht irgendwie chronologisch, sondern es wird gesagt, okay, du bist mit dem und dem, sprichst mit dem und dem und dann machst du eben deine Sachen. Damals waren es noch mit verschiedenen Rollen. Das heißt, wenn Ash dann mit anderen gesprochen hat, dann war Ash mit den anderen zusammen. Aber wir als Team Rocket haben unsere Sachen immer zusammen aufgenommen. Was auch ganz praktisch war, da wir ja viele Sachen gemeinsam sagen, also gleichzeitig. Und das war ganz praktisch, denn jetzt muss man dann, wenn wir unsere Sprüche aufsagen, zum Beispiel, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen, das sagen wir genau zusammen. Und glücklich ist immer der, der es als erster sagt, der muss sich nicht an den, oder muss nicht den Rhythmus dann wiedergeben, den die anderen vorgegeben haben. Immer ganz witzig, aber klappt. Also generell gibt es beim, ich nenne es mal modernen Schuss in den Ofen, halt auch keine klare Hierarchie und ihr macht das dann immer spontan aus, mehr oder weniger. Nö, das kommt ganz drauf an, wer zuerst im Studio ist. Also wer zuerst im Studio ist, gibt halt den Rhythmus vor. Okay. Also wir hören das immer, also wenn man als Zweiter oder als Dritter dann eben ins Studio kommt, dann kriegt man das vorgespielt in Deutsch und da muss man sich natürlich diesen Rhythmus anpassen und man muss, also man braucht ein Rhythmusgefühl auch für diese Arbeit natürlich. Denn jede Sprache hat dann auch seinen Rhythmus und vor allem, wenn wir halt diesen Satz sagen, der genau gleich sein muss, braucht man auch schon ein gewisses Rhythmusgefühl. Als du damals dich das erste Mal mit der Rolle von Jesse auseinandergesetzt hast und konfrontiert gesehen hast, wie wirkte Jesse da auf dich? Also das ist ja nochmal ein ganz eigener Charakter, nochmal ein ganz eigener Appeal, den der Charakter als wiederkehrender Charakter, aber auch Antagonistin dann letzten Endes mit sich bringt. Es macht Spaß, weil sie halt wirklich nicht eine Person ist, die immer gleich ist, sondern entweder sie ist total wahnsinnig oder so total wütend oder, also sie hat diese verschiedenen Facetten und das finde ich toll, also dass man nicht immer nur, sagen wir mal, in einer einen Charakter hat, sondern sie ist schon ein bisschen bipolar. Das ist schön, an verschiedene Sachen machen zu können, also das finde ich gut. Es gefällt mir an ihr. Also es wird nie langweilig, weil immer wieder ist was anderes. Und das mag ich. Ich hoffe, jetzt kommt eine Folgefrage, nicht vermessen rüber, so hinsichtlich Bipolar und so weiter. Aber ne, die Überleitungen passen gerade wunderbar. Wie viel Scarlett steckt denn effektiv in Jessie? gerade in so einem Charakter, der halt sehr, sehr stark verschiedene Facetten abdeckt, da hat man ja auch sehr, sehr viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten von verschiedenen Charaktereigenschaften. Ja, man kann natürlich sehr viel mehr machen. Naja, ich halte mich da schon sehr an sie, klar, aber ich liebe es halt, weil ich bin kein sehr ruhiger Mensch, also ich brauche schon immer Action in meinem Leben und dadurch gefällt sie mir, also dass sie immer was anderes macht und dass ich diese verschiedenen Spielmöglichkeiten habe, finde ich gut. Also ich brauche immer Action in meinem Leben, ich muss immer was machen und bin also sehr, ja, schon etwas lebhafter. Sagen wir das jetzt mal so. Und die jeweiligen Prägungen kommen dann auch effektiv von der Regie oder auch mehr Dinge, die du dann auch proaktiv anbietest? Oder ist das eine Synergie aus beiden Dingen? Ja, nee, klar, natürlich. Also, aber das sind ja Sachen, die wir alles schon 20 Jahre vor 20, 22 Jahren oder so festgelegt haben. Das heißt, sie ist halt wirklich ein ziemlich ausgeflippter Typ. Und das wird dir teils natürlich, ich kann vorgeben, ich kann Vorschläge machen, ich kann, also es funktioniert ja immer so. Wir sehen einen Satz, das wird ja immer ein Take aufgenommen. Wir sehen diesen Take, wir gucken, was macht sie da? Und dann kann ich anbieten. Ich biete an, wie ich das jetzt anlegen würde. Und dann kann der Regisseur sagen, okay, super, machen wir so. Oder er kann sagen, du, probier es mal ein bisschen anders. Also das ist natürlich eine Zusammenarbeit zwischen Regisseur und dem Schauspieler. Und das ist immer sehr interessant, aber meistens, klar, also jetzt ist das mittlerweile alles schon vorgegeben, das läuft halt durch und okay, jetzt ist das alles schon, sagen wir mal, eingestellt. Ihre Charakterzüge und sowas ist alles schon, das geht schon immer so und das wird auch immer weiter so gemacht. Aber am Anfang war das halt so ein Einspielen, so ja, wie ein Einlaufen beim Auto oder Einfahren beim Auto. Ja, weil danach ist natürlich, sie ist so und sie bleibt auch so. Aber es ist immer so, ich gebe vor, ich biete was an und dann kann es angenommen werden oder wir feilen ein bisschen dran und machen was anderes draus. Jessie ist halt auch eine sehr, sehr starke Figur, ein sehr, sehr starker Charakter und halt auch tatsächlich eine sehr, sehr große Sprücheklopferin. Ja. Gibt es da vielleicht den ein oder anderen Spruch oder die ein oder andere Aussage von Jessie, die du dann irgendwie bewusst oder unbewusst in den Alltag mit integriert hast oder eine Eigenschaft von Jessie? Nee, das nicht. Also das, nee, das gar nicht. Also die Sprüche und sowas. Also ich habe immer wieder die Freunde von meinem Sohn, auch wenn sie kein Deutsch können, die wollen dann immer, dass ich diesen Spruch aufsage. Das mache ich, also überhaupt kein Problem. Aber sonst eigentlich nichts. Also das, Der damalige Start des Animes, der gilt ja auch so ein bisschen als internationaler Meilenstein für die Bekanntheit von Pokémon. Ne? Man spricht ja nicht ohne Grund von dieser damaligen großen Pokémon-Welle, von der sogenannten Pokémania. Das ging wie ein Lauffeuer durch die Schulhöfe und ging überall herum. Wie hattest du damals Pokémon empfunden, diese große Pokémon-Welle, dieser große Pokémon-Hype? Wie wirkte das damals, diese große Pokémania, wie wirkte die auf dich? Ja, wir waren überrascht über diesen Riesenerfolg, fanden das natürlich toll, denn jeder, der seinen Job macht, möchte natürlich auch, dass der Job gut ankommt. Und wie wir sehen, ist er ja sehr gut angekommen, was natürlich toll ist für uns. Also es ist natürlich, sagen wir mal, eine Anführungsstrichen Belohnung für deine Arbeit. Du machst was gut und das ist toll, das kommt gut an. Und klar, es gefällt jedem, wenn er einen guten Job abgibt. Das ist toll. Und später habe ich das dann als meine Kids größer wurden, haben die natürlich auch angefangen. Wir haben alle Karten gehabt vom Pokémon, die Figuren gehabt vom Pokémon, die Plüschtiere vom Pokémon. Also die hatten alles, was nur so vom Pokémon, was alles hergab. Ach, wow. Das hatten sie alles. Also die waren da sehr begeistert. Was witzig ist, meine Kids, die natürlich aufgewachsen sind mit mir, also ich bin für sie ihre Mutter. Und ja, wenn sie dann sagen, wow, wir fahren immer an den, wie nennt man das, Luca Comics, das ist ein Festival aller Comicfiguren, wie nennt man das, die sich verkleiden. Cosplay? Ja, Genau, Cosplays. Und wenn sie dann, da war mal die Sprecherin meiner Figur, die Italienerin eben, das fanden sie ganz toll. Sie sagt, ey Leute, ihr habt die zu Hause, ich bin auch Jessie. Und sagen sie, ja, aber du bist unsere Mami. Okay. Oh. Ja, so ist das dann. Ach, witzig. Ja, sehr. Generell, die Phase damals war ja auch eine Phase, wo du noch stärker zwischen Italien und Deutschland hin und her gependelt bist. Ja. Inzwischen geht das ja nicht mehr aufgrund von den aktuellen Gegebenheiten und so weiter. Ja, leider. Und aber gab es damals dann größere Punkte, wo du effektiv von Kindern sogar erkannt wurdest in Deutschland? Von deutschen Pokémon-Fans, die dann sagen, huch, guck mal, das ist doch irgendwie die Stimme von Jessie, Nanu? Nein, das nicht, weil das ist ja eine ganz andere Stimmlage, ein ganz anderes, nee, das nicht. Das ist ganz schwer, weil die Stimme generell wird ja, wenn man sie so hört im Fernsehen, ist ja eine ganz andere als, also vielleicht eine Realrolle könnte man vielleicht erkennen. Aber so Jessie ist schwer, dass sie mich erkennen. Das nicht. Nee, das, ja. Ja, mit dem Reisen ist es ja nicht mehr. Aber nee, also die Stimme wird nicht so erkannt. Mhm. Du hattest ja bereits gesagt gehabt, dass es im familiären Background dann doch Berührungspunkte mit Pokémon gab, fernab vom Synchron. Yeah. Aber gab es noch weitere Punkte, weitere Berührungspunkte mit Pokémon, auch fernab vom Synchron und fernab von der Pokémon-Fan-Leidenschaft der Kids, die du irgendwie mitbekommen hattest? Nö, eigentlich gar nicht. Nö, also das nicht. Klar gibt es immer wieder Interviews oder sowas, aber sonst gab es dazu eigentlich gar nichts, also von unserer Seite hier. Das ist, also ich sehe hier immer auch den Unterschied mit Italien. Also Italien zieht das alles sehr viel größer auf. Da gibt es riesengroße Franchising-Partys und Events und alles Mögliche, was also in Deutschland sehr viel weniger gemacht wird. Also ich sehe das hier in Italien, wow. Das ist in Deutschland sehr viel weniger. Also wie gesagt, also ich hatte da keine anderen Sachen gemacht oder solche Sachen. Wir hatten für Xena, hatte ich mal ein Fan-Treffen. Das war ganz interessant. Aber für Pokémon hatten wir da nichts. Oder ich nicht. Da würde ich gerne noch mal spontan reingehen. Diese Unterschiedlichkeit zwischen Italien und Deutschland, auch so was Fankultur angeht, vielleicht auch spezifisch was Pokémon angeht. Da hast du jetzt skizziert, dass deine Wahrnehmung ist, dass das viel, viel mehr ausgeprägt ist, viel, viel intensiver ausgeprägt ist in Italien als vergleichsweise in Deutschland. Was würdest du sagen, warum ist das so? Naja, ist eine andere Mentalität. Also in Italien werden generell solche Events groß aufgezogen. Das ist, glaube ich, in Deutschland sehr viel weniger. Also wir haben hier zum Beispiel in Italien dieses Luca Comics, das ist ein Cosplay-Event, der ist riesig. Das ist eine Woche lang, wo eine ganze Stadt, die ist innerhalb der Stadtmauern, ist gesperrt. Da ist nur Cosplays. Ach, wow. Viele Pavillons mit wahnsinnig vielen Events und das sind ganz, ganz verschiedene, ich glaube, vielleicht ist es eine Mentalitätssache. Es wird verschieden aufgezogen, verschieden behandelt. Also das kann man vielleicht auch gar nicht vergleichen. Zurück zu Pokémon als Synchronjob. Da bist du ja quasi durch deinen wiederkehrenden Charakter halt auch durch viele verschiedene Iterationen und Varianten des Animes durchgegangen. Also es gibt neben den regulären Episoden des Animes gibt es ja auch verschiedene Special-Episoden, Kinofilme. Damals liefen die Kinofilme ja auch noch in Deutschland effektiv im Kino. Yeah. Inzwischen leider nur noch Direct-to-DVD. Aber damals waren es ja auch große Kassenschlager und liefen groß im Kino, die ersten drei Kinofilme vor allem. Gibt es da eine unterschiedliche Herangehensweise bei der Synchronisation, also zwischen den regulären Anime-Episoden oder den Kinofilmen? Oder ist das quasi alles eins und wird nahezu identisch oder im Grunde identisch produziert? Nö, gibt's gar nicht. Also das ist halt, du weißt, du machst den Film, weil draufsteht, es ist der Film. Aber nö, gibt es nicht. Also da ist kein Unterschied dabei. Das ist klar, wir sprechen wie immer, weil wir natürlich immer gucken, das Beste zu geben, was wir geben können. Da ist kein Unterschied bei. Und auch die Studios sind hier effektiv dieselben. Also es gibt auch keine unterschiedlichen Synchronstudios oder Abläufe oder diese ganzen feinstofflichen Dinge. Nee, das sind alles, das sind immer dieselben Studios. Das sind immer dieselben Studios, dieselben Regisseure, dieselben Aufnahmeleiter. Das ist alles genau dasselbe. Man weiß eben nur, dass der Film gemacht wird. weil der wird dann einzeln aufgenommen und einzeln abgegeben, aber das sind das ist für uns kein Unterschied. Pokémon so als allgemeines, allumfassendes Franchise feiert ja beispielsweise dieses Jahr sein 25. Jubiläum. Wir sind im Jahr des 25. Pokémon-Jubiläums. Werdet ihr über solche Dinge informiert? Werdet ihr darüber informiert, wenn eure Charaktere irgendwo in anderen synchron fernen Bereichen auftauchen, Videospielen und so weiter? Oder findet das alles quasi gar nicht statt in eurer Wahrnehmung? Nein, gar nicht. Also davon weiß ich überhaupt nichts. Klar, wenn jetzt irgendwie was gemacht werden würde, organisiert werden würde, klar, müsste ich davon wissen. Aber sonst, nein, auch von Videospielen, das weiß ich alles gar nicht. Also das sind wahrscheinlich dann auch verschiedene Stränge, Arbeitsstränge, verschiedene Studios und so weiter. Genau. Das wird dann wahrscheinlich getrennt gemacht. Also davon weiß ich überhaupt nichts. Also auch kein Jubiläum und solche Sachen. Das, nö. Gerade so hinsichtlich des 25. Jubiläums und so weiter. Jesse im Wandel der Zeiten. Das verbindet dich ja auch irgendwie vielleicht persönlich mit diesem Charakter. Welche emotionale Anbindung hast du eventuell auch an Jesse im Vergleich auch zu anderen Synchronrollen? Ja, klar. Ich liebe es, sie zu sprechen, weil ich finde das witzig. Und natürlich im Laufe der Jahre möchte man dann weitermachen. Also das ist schon klar, dass irgendwann mal Jesse und Pokémon vorbei sein wird. Leider ist es so. Wir werden das sicher nicht sprechen, bis wir 80 sind. Oder wer weiß. Also wir haben das ja auch am Anfang gesagt, wird vielleicht nicht so lange laufen. Wer weiß, was passiert. Vielleicht fahren wir dann noch mit dem Rollator ins Studio und sprechen weiter. Keine Ahnung, also alles ist möglich. Ja, dann schießt Pikachu einen Donnerblitz und der Rollator fliegt in die Luft. Dann war es der Rollatorschuss in den Ofen. Alles ist möglich. Aber das ist auch wieder die perfekte Überleitung. Ich danke dir das sehr für. Kam im Laufe der Zeit eventuell irgendwann mal auch der Gedanke, die Rolle ja, abzugeben, abzulegen, zu beenden, Pokémon sein zu lassen, Jesse sein zu lassen? Nö, gar nicht. Also sagen wir mal, es war ganz wunderbar. Ich habe in diesen ganzen Jahren 3 Kinder bekommen. Das war immer perfekt abgestimmt mit den Staffeln. Das war es auch nicht. Das war ein Glück. Ich hatte eine Operation an der Schilddrüse, dadurch konnte ich 2 Monate nicht sprechen, so ungefähr, und dann wurde ich halt ersetzt. Aber also ich bin da schon immer hinterher, dass das dann weitergeht. Klar, wenn ich nicht sprechen kann, muss das jemand anders für mich machen. Aber es war mir dann schon wichtig, dass das weitergeht, also dass ich das weiterspreche. Also war für mich wichtig, weil ich halt doch dran hänge. Aber das hört man halt auch effektiv bei euch allen dreien, wie viel Leidenschaft und Engagement und persönliches Interesse auch am Charakter und am Fortbestand der Reihe ihr halt auch mit reinbringt und auch gerade für uns alte Hasen dann letzten Endes so Konstanten bildet. Ja, nee, also wir sind wirklich, ich glaube, sind viele mal wieder mal ausgetauscht worden, aber wir drei, wir sind immer noch da und das wird auch so bleiben. Hoffe ich doch. Oh Gott, ja, das hoffe ich auch sehr. Ich glaube, generell wäre das halt auch ein ziemlich großer Skandal, wenn man irgendwie an diesem Fundament Team Rocket rüttelt irgendwie und da neu besetzt und so weiter in der deutschen Fassung. Genau, eure legendäre große Kampfansage. Yeah. Jetzt gibt's Ärger. Genau, da gibt's ja auch verschiedene Varianten zu. Hast du da eine Variante, die dir am besten taugt? Eine lange Zeit wurde ja quasi die Originalvariante genutzt, dann wurde gewechselt, inzwischen wieder die Originalvariante. Die hat mir, also es gab eine, die hat mir nicht so gut gefallen. Ah, okay. Die fand ich nicht so gut. Also mir hat sie nicht gefallen. dieses Jetzt gibt's Ärger gefällt mir. Also das finde ich ganz gut. Und das sind wirklich schon Jahrhunderte. Und die wurde ja dann wieder geändert. Also es war ja erst Jetzt gibt's Ärger, dann war irgendwas anderes. Und jetzt ist wieder Jetzt gibt's Ärger. Hinsichtlich der Kampfansage hat man da ja auch ein Element, was sich pro Folge wiederholt. Genau. Weil das immer sehr gleich klingt, kommt da unter den Pokémon-Fans immer die Frage auf, ob das recycelt wird oder ob das quasi dann jedes Mal neu eingesprochen wird. Aber das ist ja wahrscheinlich der Fall, ne? Nee, wir machen das immer wieder neu. Das wird immer wieder neu gemacht. Es gibt ja auch manchmal verschiedene Zeichnungen. Also manchmal sind es immer wieder die gleichen, dass du denkst, okay, das war sicher schon mal, aber es wird immer wieder neu aufgenommen. Wo wir gerade bei dem ikonischen Moment der Kampfansage sind, wandern wir mal rüber zu generellen Momenten mit Jesse. Ikonischen Momenten, Lieblingsmomenten von dir persönlich mit Jesse. Gibt es da irgendwas, gibt es da Szenen, an die du dich gerne erinnerst? Naja, also sagen wir mal mit Jesse, ich liebe, ich habe es immer geliebt, ist keine Anekdote oder sowas, ich habe es immer geliebt, wenn sie Jesselina gemacht hat, die noch verrückt ausgedrückter ist. Und weil man sich da halt wirklich ausleben kann. Und das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Sie ist vollkommen überzogen. Ja. Das ist natürlich schön, wenn man das spielen kann. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und im Zuge vom Anime hat der Team Rocket auch mit den unterschiedlichsten Pokémon zu tun gehabt. Gibt es da irgendein Pokémon, was dir besonders im Kopf hängen geblieben ist? Ein Pokémon, was du besonders skurril oder schrullig fandest, wo du sagst, hey, daran musst du immer wieder zurückdenken? Ach, also da muss ich dir ehrlich sagen, dass ich die meisten gar nicht so kenne. Also klar, wohin genau, den habe ich immer. Da weiß ich noch ganz am Anfang, da haben wir den Namen falsch ausgesprochen. Ah, okay. Da musste das alles nochmal gemacht werden. Von den Pokémons, das sind so viele und immer mit unterschiedlichen Namen. Und manchmal sind die Namen wirklich, oh Gott, das will man nicht mal sagen. Wie spricht man das denn jetzt aus, bitte? Und nee, also die habe ich dann nicht so präsent, sagen wir mal, in meinem Denken. Außer wohin genau. Ja, gerade mit wohin genau gibt es eine sehr, sehr schöne Dynamik immer und immer wieder mit Jesse und so weiter, ja. Das generelle Projekt Pokémon als Synchronprojekt, unterscheidet sich das in irgendetwas von anderen Synchronprojekten oder gibt es da keine Unterschiede? Unterscheidet sich dort irgendwas in Workflows, Mechaniken etc.? Na, eigentlich in gar nichts, weil genau genommen ist es ja ein Job. Also genau genommen ist es ja, wenn ich jetzt in München wäre, dann würde ich vielleicht morgens in einem Studio sein und, keine Ahnung, irgendwie Bollywood sprechen oder dann irgendwie ein Krimi und dann Pokémon machen. Also es ist ganz einfach, ist ein Job. Ist natürlich ein Job, der mich sehr, sehr lange schon begleitet. Und ich froh bin, dass er mich schon sehr, sehr lange begleitet. Aber und jetzt schön finde, dass das so gut ankommt. Aber es ist natürlich mein Job. Und ja, also das dann, es ist nichts anderes. Es ist ganz einfach, du kommst ins Studio, du machst deine Sachen, du suchst die tolle Zusammenarbeit auch mit Regisseur und das ist eigentlich immer das gleiche Spiel. Und dann kommt halt, okay, was spreche ich heute? Aber das Schöne ist natürlich die Zusammenarbeit und das ist ja immer gleich. Also die Zusammenarbeit, die man als Schauspieler mit dem Regisseur hat und natürlich dem Cut, das ist immer das Gleiche. Und dann ändert sich halt, was du jetzt aufnimmst. Aber sonst unterscheidet sich das in gar nichts. Also es ist immer, eigentlich der Ablauf ist immer gleich. Und auch im Bereich Pokémon haben sich dann effektiv auch nur in Anführungsstrichen die Dinge geändert, die sich effektiv halt auch im Laufe der Jahre allgemein im Synchronbereich geändert haben. Also beispielsweise Effizienz, Digitalisierung und so weiter und so fort, Dinge, die du bereits angesprochen hattest. Oder gab es da noch weitere Änderungen, die spezifisch auf Pokémon zutreffen? Nö, das gar nicht. Also das ist, es kam, irgendwann war halt dieser Cut und es wurde immer mehr übergegangen, sagen wir mal, effektiver zu arbeiten, zeiteffektiver. Und dann hat man eben angefangen, also die sagen das X'en, dass man alleine seine Takes spricht und eben nur seine Takes spricht. Und auch wenn man mit einem anderen zusammen ist, es wird nicht gemacht. Also du bist ganz alleine und machst deine Sachen. Das ist, wann war das? Das ist auch schon eine Weile her, sicher schon, ich sag jetzt mal so 20 Jahre, denke ich. Ja, ich glaube, so 19, 20 Jahre wird das her sein. Und seitdem hat sich da eigentlich nicht viel geändert. Also die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, die wir jetzt in der Arbeit haben, ich glaube, die hat jetzt wirklich schon ihren Höchstpunkt erreicht. Was natürlich auch auf einer vollkommenen Professionalität basiert. Denn wir wissen ganz genau, was wir machen und wie wir es machen. Das kannst du natürlich wirklich nur haben. Und diese Zeiten und so, wenn man mit jemandem arbeitet, der weiß, was er macht. Denn Schnelligkeit ist natürlich Geld, ist vollkommen klar. Es sollte jetzt nur nicht weitergehen, dass man dann durch die Schnelligkeit, also bei Pokémon, nein, sicher nicht, aber vielleicht in anderen Projekten, die andere Firmen machen, muss man aufpassen, dass die Schnelligkeit dann nicht auch die Qualität beeinflusst, finde ich. Gerade durch deine Perspektive Deutschland und Italien, gerade im Synchronbereich, hast du ja auch nochmal vielleicht einen ganz eigenen Blick auf die Synchronlandschaft Deutschland im internationalen Vergleich. Deswegen hier die Frage auch nochmal, wie ordnest du das Synchrongeschäft, das deutsche Synchrongeschäft im internationalen Vergleich ein? Also top. Also absolut top. Also ich arbeite ja jetzt von Italien aus. Italien hat eine ganz andere Vorgehensweise. In Deutschland nehmen wir die einzelnen Takes auf. Das heißt, es können Sätze sein, die sind irgendwie vielleicht auch nur ein Schrei, ein kurzer Atmer oder es können vier oder fünf Zeiler sein. dass man eben was sagt und damit ist Schluss. Und wir hören uns, also du liest deinen Take, siehst oben das erste Mal ein Originalfassung und dann Aufnahme und du musst das drauf machen. Aber es ist nur wirklich dieser Satz. In Italien wird mit Kopfhörer gearbeitet, das heißt, du hörst, es werden auch ganze Szenen gemacht, du hörst deine Sache im Kopfhörer und kannst lesen. Mhm. Du hörst praktisch im Kopfhörer, wenn deine Figur anfängt zu sprechen und fängst an. Es ist eine ganz andere Arbeitsweise, vollkommen anders. Ich muss sagen, ich finde, wir in Deutschland wird natürlicher gearbeitet. Das heißt, in manchen Filmen, manche Serien schaue ich mir nicht gerne in Italienisch an, weil ich gewisse Charakteren zu überzogen finde, aber auch Realfiguren. Das gefällt mir nicht so. Also ich achte da sehr, sehr drauf, dass es immer einen natürlichen Klang hat. Mhm. Wenn es nicht natürlich ist, finde ich das nicht gut, gefällt mir nicht. Aber okay, da ist jedes Land natürlich, hat da seine Eigenheiten. Ich finde, in Deutschland arbeiten wir sehr, sehr präzise, sehr gut. Mhm. Und ich liebe das deutsche Synchron, also das muss ich schon sagen. Es gibt jetzt immer mehr leider, das muss ich sagen, und ich finde es auch sehr, sehr schade, Firmen, die denken, sie könnten jetzt mal ins Synchrongeschäft übergehen. Und es gibt sehr, sehr viel Menschen, die meinen, sie sind jetzt plötzlich Sprecher und es werden Sachen aufgenommen, einige habe ich zum Beispiel auf Netflix gesehen, das ist einfach unmöglich. Also ich bin da jetzt, also wirklich, es mag sich jetzt vielleicht hart anhören, aber ich finde das nicht gut. Mhm. Also ich finde es ganz schlimm, denn Synchronschauspieler ist ein Job. Also es ist nicht irgendwie, okay, wo gehe ich jetzt hin, mach das mal. Mhm. Oder ich habe auch eine schöne Stimme, ich möchte das auch machen. Also ich kann das wirklich nicht ab. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, vielleicht werden Menschen denken, ich bin da überheblich oder sowas. Es gibt Leute, die haben Talent, die können das sicher machen. Super. Auch Quereinsteiger. Aber es gibt leider auch viele Menschen und viele Firmen, die dann halt andere Profis unterbieten und dann Aufnahmen machen, die unmöglich sind. Und das geht nicht. Also ich habe wirklich mal ein Doku gesehen. Ich konnte das nicht mehr weiter ansehen, weil es so schrecklich war. Mhm. Also man muss schon auf die Qualität auch achten. Und in Italien macht man das. Das gleiche Problem haben wir aber wie in Deutschland auch hier in Italien, dass bei B-Produktion oder C-Produktion dann halt weniger drauf geachtet wird. Und das ist nicht schön. Mhm. Also, das ist eine Tendenz, die ich absolut nicht mag, die mir absolut zuwider ist. Ja, und das ist ja gut nachvollziehbar. Und das wirkt sich ja auch negativ dann aufs generelle Synchrongeschäft in Deutschland aus, weil Fans von irgendwelchen Serien oder Filmen dann letzten Endes darüber stolpern, von wegen so, huch, nanu, das hört sich ja gar nicht so an, wie es im Original ist. Uch, der deutsche Synchron ist schlecht, ist dann quasi die erste Annahme. Aber das ist eine trügerische Annahme, weil das Synchrongeschäft eigentlich gut ist, nur diese Sonderfälle dann halt aufgrund von diesen Bedingungen schlechter sind als vergleichsweise andere Synchronprodukte. Also ja, insgesamt ist halt die Synchronarbeit gut und leidet dann halt auch effektiv mit darunter, dass dann solche Dinge entstehen. Ja, nein, es gibt ganz, ganz wunderbare Sachen und ich höre auch immer wieder, nein, das darf nicht synchronisiert werden, weil nur durch das Synchron können viele Menschen kein Englisch, ist vollkommener Blödsinn meiner Meinung nach, denn wenn ich einen Film sehe, dann möchte ich den Film sehen und möchte mich nicht auf die Untertitel konzentrieren, denn ein Film lebt ja auch durch die Bilder, durch die verschiedenen Einstellungen und sowas. Und wenn ich dann immer auf den Untertitel schauen muss oder müsste, würde schwer werden. Und ich meine, auch wenn ich verschiedene Sprachen spreche, ich kann zum Beispiel weder Chinesisch, Japanisch, Spanisch könnte ich noch verstehen, aber es gibt viele Filme, die könnte ich nicht sehen, wenn es kein Synchron gäbe. Mhm. Und dann müsste ich immer einen Untertitel lesen. Und das ist sehr reduzierend, finde ich. Also gut gemachtes Synchron ist immer wunderbar. Mhm. Also und Sprachen kann man auch anders lernen. Ja. Ja, und auch gerade im deutschen Raum geht das dann auch Hand in Hand mit verschiedenen Dingen, wie die Reduktion von, aber ich komme jetzt von Hölzchen auf Stöckchen, sorry, durch die Reduktion durch Begrifflichkeiten wie Synchronsprecher, Synchronsprecherin, was ja quasi eine sehr, sehr starke Reduktion vom Synchronschauspiel ist, was ja der korrekte Begriff wäre. Ja. Und das geht dann quasi auch Hand in Hand mit diesem Gefühl Gefühl von Wertigkeit einer Synchronarbeit. Ja, ist absolut. Ja, nee, es reduziert es sehr, denn ja, klar, spricht man, aber man muss ja mit der Sprache einen ganzen Menschen rüberbringen. Das heißt, man muss rüberbringen, was er gerade in diesem Moment macht. Man steht vor einem Mikro, darf sich nicht bewegen, muss aber und kann aber, wenn man halt die Technik hat, alles rüberbringen, was dieser Mensch gerade macht im Film. Mhm. Und viele stellen sich das einfach vor. Es ist alles Technik. Klar, ich habe da als Kind angefangen, für mich ist es einfach. Aber es ist nicht so, wie manche Leute sich das vorstellen. Ich gehe mal rein, mach's mal kurz. Und das meine ich auch nicht böse. Also das meine ich ganz sicher nicht böse, aber es ist ganz einfach, man darf nicht die Professionalität aberkennen oder man darf nicht denken, es ist einfach ein Job, den macht man halt zu kurz und schnell. Und das ist ganz einfach. Also das ist Technik, es ist Professionalität und das ist Präzision. Das bringt mich jetzt dazu, einen Bereich hier reinzubringen, den ich glaube, sogar als Schlusspunkt eingeplant hatte. Aber das passt hier gerade wunderbar rein. Es gibt viele Leute, die sagen, ach ja, meine Stimme ist gut, meine Stimme ist toll. Ich möchte mal gucken, ob dieser Bereich, das Synchronschauspiel, das Synchronhandwerk, die Synchronarbeit, was für mich wäre. Was würdest du solchen Leuten raten? Was würdest du als Tools, Handreichungen? Schauspielschule. Absolut Schauspielschule. Also man kann natürlich, man kann versuchen, irgendwie als Quereinsteiger reinzukommen, aber es ist nicht einfach. Also es ist natürlich eine Branche, die absolut, denke ich mal, überschwemmt ist. Wenn man meint, man hat Talent dazu, das gibt es. Es gibt, um Gottes Willen, ich will jetzt kein Talent absprechen, es gibt genügend Leute, die haben es drauf. Dann ganz einfach Demoband verfassen und abgeben bei den Firmen, abgeben und fragen, ob sie mal gucken können, reinschnuppern können, ob das was für sie wäre, ihren Band abgeben, die Leute ansprechen, klar. Aber wenn man jetzt nicht so anfängt als Kind wie ich, absolut Schauspielschule, das ist einfach das A und O, weil es ist Schauspiel, stillstehend, aber Schauspiel. Und auch die Stimme muss ja ausgebildet sein. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Denn wenn man jetzt einen ganzen Tag im Studio steht und zum Beispiel irgendwie einen ganzen Tag schreien muss, dann würde das eine nicht ausgebildete Stimme überhaupt nicht bringen. Die würde dann irgendwann nach kurzem sagen, okay, es reicht. Wenn man eine ausgebildete Stimme hat, dann ist das was ganz anderes. Und dann kann man, weil man ja ganz anders spricht, kann man das bringen. Dann arbeitet man halt. Dann ist das überhaupt kein Problem. Die Stimme wird nicht angeschlagen. Als normal, in Anführungsstrichen normal Sprechender, ist es natürlich nicht so. Also die Stimme muss schon ausgebildet sein, man muss wissen, wie man atmet, Atemtechnik und alles. Also es sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die man halt in der Schauspielschule lernt. Und ein weiterer Faktor, der Dinge halt auch noch aktuell schwerer macht, ist natürlich die aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie. Du arbeitest aktuell von Italien aus. Und daher mal die Frage, wie läuft so eine Corona-konforme, pandemiekonforme Synchronarbeit ab? Wie läuft die deutsche Produktion ab von Italien aus für dich und generell? Ja, nee, also das ist mein Problem. Also es war natürlich bei mir, ich bin immer so ein, zweimal im Monat nach München gefahren. Das war für mich wie Busfahren, also wie andere halt. Ich bin halt, ich habe gesagt, okay, in der und der Zeit bin ich da und dann mache ich die Sachen. Und das fällt natürlich jetzt alles weg. Also es ging natürlich jetzt alles nicht mehr. In der ganz, ganz schlimmen Phase, die bei uns ja, also wir waren hier in Perugia, waren wir ab Oktober rote Zone. Das heißt, hier ging gar nichts mehr. Deshalb wurde das alles sehr, sehr schwer. Ich durfte natürlich reisen, dadurch, dass ich einen, wie wir uns nennen, einen systemrelevanten Job habe. Durfte ich reisen, aber irgendwann hat dann halt die Firma auch gesagt, nee, das ist uns jetzt zu gefährlich, wenn du krank wirst. Machen wir das lieber nicht und machen wir die Aufnahmen in Italien, also Pokémon. Dadurch fällt mir für mich natürlich, fallen die anderen Firmen weg, weil ich jetzt nicht wusste, wie ich nach München komme. Jetzt langsam werde ich dann gucken, wie das alles funktioniert. Ist alles noch sehr, sehr unklar, wie die Reisebedingungen sind. Aber ich als Genesene habe da wahrscheinlich Vorteile. Jetzt muss ich halt nur wissen, wie das geht mit dem diesen genesenen Pass oder wie auch immer das genannt wird oder Green Pass werden sie das nennen, aber das weiß ich alles noch gar nicht. Also ich werde mich jetzt, nachdem das alles irgendwie sich zu lockern scheint, werde ich mich darum kümmern, damit ich dann wieder so ab September oder sowas eben anfangen kann, hin und her zu fahren. Denn natürlich sind mir da einige Arbeiten verloren gegangen, weil ich nicht nach München kommt. Und Pokémon machen wir eben hier, aber in der gleichen Firma. Die haben, das ist eine internationale Firma, die auch einen Sitz sowohl in Rom als auch in Mailand hat. Ah, okay. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil die Studios sind genauso eingerichtet, genauso wie in München. Und wir machen das wie jeder jetzt im Synchron. Der Regisseur ist von zu Hause zugeschaltet. Mhm. Und man ist ganz alleine im Studio. Da gibt es ganz, ganz strenge Regeln, wie man sich zu verhalten hat. Es wird natürlich Fieber gemessen, wenn man reinkommt und solche Sachen. Also es ist klar, wird alles sehr, sehr streng geregelt. Und wenn Synchron stillsteht, und das letztes Jahr war das ja so, dass ein Monat nicht synchronisiert wurde, das hat dann schon Auswirkungen natürlich auf das Fernsehprogramm, auf solche Sachen, denn ein Monat wird massenweise synchronisiert. Also ein Monat ist das schon sehr ausschlaggebend. Okay. Und ja, für mich ist das jetzt eben so, ist nicht schön, ist passiert, muss ich mit klarkommen. Denn also Corona war für uns, also wir hatten es, ist nicht schön, wir haben auch Freunde verloren. Also es ist schon hart gewesen. Darum sage ich, okay, das ist ein Job, den kann man später immer wieder machen. Aber ich bin da schon sehr, ich passe schon sehr auf, dass nichts passiert. Und trotzdem habe ich es bekommen. Shit happens. Ja, mein Beileid und weiterhin gute Besserung, okay. Eieiei. Ja. Dass auch die restlichen Genesungen halt auch gut vonstatten gehen, ohne große Komplikationen, Nachwirkungen und so weiter. Ja, nee, einigermaßen geht das. Das geht schon einigermaßen. Also es ist, wir hatten Glück. Wir hatten echt Glück. Genau, die italienische Art zu synchronisieren hat sich dann also quasi nicht irgendwie hinderlich bemerkbar gemacht, sondern man konnte quasi auf standardisierte Mechanismen zugreifen, die dann quasi auch insgesamt bei Pokémon gepasst haben. Also da gab es jetzt nichts, wo man irgendwie gemerkt hat, huch, hier gibt es Komplikationen oder Probleme. Nein, wir machen das. Also ich und die Regisseurin, die Daniele Arden, wir sind ein eingespieltes Team. Also wir schaffen das schon. Das ist natürlich eine andere Technik. In Deutschland zum Beispiel habe ich, es gibt 1, 2, 3 oder es gibt unten eine Maus, damit ich weiß, wann ich anfange. Das gibt es hier nicht. Ich sehe ganz einfach die Szene. Das kann manchmal schwieriger sein, weil ich eben nicht dran gewöhnt bin. Und im Kopfhörer, also chinesische Stimmen kann ich nicht auseinanderhalten. Dann weiß ich nicht, wann ich anfange. Das gibt es so manchmal, aber wir sind ein eingespieltes Team, wir schaffen das. Es ist für mich manchmal ein bisschen komisch, weil ich natürlich dann übersetzen muss, auch noch zwischen der Regie und dem Tonmeister. Oh, aber es klappt. Als vorletzten Punkt würde ich dich nochmal fragen, ja, wie reflektierst du denn so aus dem jetzigen, heutigen Stand deine eigene Legacy, deine eigene bisherige Karriere, deine Laufbahn, deine Schaffenskraft? Ist eine sehr kolossale Frage. Ich hoffe, ich überrumpel dich damit jetzt nicht. Nö. Ja, wie blickst du quasi auf deine eigene Laufbahn zurück? Und auf was blickst du genau persönlich zurück? Auf sehr viele Jahre Synchron. sehr viele Jahre. Also ich habe nichts bereut. Ich bereue auch nichts. Denn viele sagen, okay, du hast als Kind angefangen, du hattest keine Kindheit und sowas. Also ich sehe das irgendwie anders. Denn wir waren viele Synchronkinder. Wir hatten unseren Spielplatz, war Synchronstudio. Also mir hat das nichts, das war vollkommen okay. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es weiterverfolgt. Ich habe trotzdem meine Kinder bekommen. Ich bin trotzdem wieder eingestiegen. Ich bin damit sehr zufrieden. Also ich habe da immer die richtige Wahl für mich getroffen, für andere vielleicht nicht. Vielleicht hätten die das nicht so gemacht. Ich bin mit meiner Wahl sehr zufrieden. Klar, wenn jetzt wieder Corbett weg ist, dann möchte ich natürlich wieder mein ständiges Hoch und Runter machen, dass ich ja jetzt, nachdem meine Kinder, also mein Kleinster in Anführungsstrichen, wird jetzt bald 16, deshalb ist das, sind die groß. Da muss ich nicht mehr ständig dabei sein. Deshalb kann ich mich natürlich wieder freier bewegen. Und Corona, ja, wird irgendwann mal wieder vorbei sein. Dann wird das alles wieder klappen. Ja, drücken wir die Daumen, dass es schnell vonstatten geht und dass wir schnell zur Normalität vernünftig zurückkehren können. Gibt es noch irgendwas, was du den Pokémon-Fans zum Abschluss als letzten Punkt jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest, noch loswerden möchtest, noch sagen möchtest, irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt? Weiterhin eigentlich viel Spaß. Ich hoffe, wir werden noch viele Jahre zusammen sein und ja, habt Spaß an den Sachen. Manchmal die Sachen nicht zu ernst nehmen und glaubt nicht immer an viele Sachen, die so gesagt werden. Ich bin Jessie. Immer noch. Das klingt ein bisschen, als ob es da schon mal eine Frage gab. Ja, nee, mir hat kürzlich mal einer, falls er das hören sollte, gesagt, ich bin nicht mehr Jessie, aber naja. Huch, okay. Huch. Ja. Wie kommt es denn dazu? Das ist ja schon sehr, sehr special als These. Wow. Ja, nee, ich fand es sehr witzig, weil diese Person eben hat mir das dann so geschrieben und ich habe halt geschrieben, ja gut, ich wurde ersetzt, weil ich eben operiert wurde und konnte nicht sprechen. Mhm. Und dann meinte ich, ja, aber du sprichst dir nicht mehr. Und ich so, ja doch, das ist so. Okay, wow. Aber es ist natürlich, wenn ich deine Antwort gebe, dann weiß ich schon, was ich schreibe. Mhm, Ja, wunderbar. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses fantastische Gespräch, für dieses fantastische Interview. Bitte. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Und hat Spaß gemacht. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt von euch da draußen. Ich hoffe, dieses Special hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns im Mauzi-Ballon. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Podcast-Episode und sage bis dann. Ciao, ciao.